Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 34, gelesen von Sonja. Rumschüttel, als er gerufen wurde, fand Effis Zustand nicht unbedenklich. Das Hektische, das er seit Jahr und Tag an ihr beobachtete, trat ihm ausgesprochener als früher entgegen, und was schlimmer war, auch die ersten Zeichen eines Nervenleidens waren da. Seine ruhig-freundliche Weise aber, der er einen Beisatz von Laune zu geben wusste, tat Effi wohl, und sie war ruhig, solange Rumschüttel um sie war. Als er schließlich ging, begleitete Roswitha den alten Herrn bis in den Vorflur und sagte, »Gott, Herr Geheimrat, mir ist so bange, wenn es nun mal wiederkommt, und es kann doch. Gott, da habe ich ja keine ruhige Stunde mehr. Es war aber doch auch zu viel, das mit dem Kind. Die arme, gnädige Frau. Und noch so jung, wo manche erst anfangen.« »Lassen Sie nur, Roswitha, kann noch alles wieder werden. Aber sie muss fort. Wir wollen schon sehen. Andere Luft, andere Menschen.« Den zweiten Tag danach traf ein Brief in Hohen Cremmen ein, der lautete, »Gnädigste Frau, meine alten freundschaftlichen Beziehungen zu den Häusern Briest und Belling und nicht zum wenigsten die herzliche Liebe, die ich zu Ihrer Frau Tochter hege, werden diese Zeilen rechtfertigen. Es geht so nicht weiter. Ihre Frau Tochter, wenn nicht etwas geschieht, das sie der Einsamkeit und dem Schmerzlichen ihres nun seit Jahren geführten Lebens entreißt, wird schnell hinsiechen. Eine Disposition zu Phthisis war immer da, weshalb ich schon vor Jahren Ems verordnete. Zu diesem alten Übel hat sich nun ein neues gesellt. Ihre Nerven zehren sich auf. Dem Einhalt zu tun, ist ein Luftwechsel nötig. Aber wohin? Es würde nicht schwer sein, in den schlesischen Bädern eine Auswahl zu treffen. Salzburg gut und Rheinerz wegen der Nervenkomplikation noch besser. Aber es darf nur Hohen Cremmen sein. Denn, meine gnädigste Frau, was ihre Frau Tochter Genesung bringen kann, ist nicht Luft allein. Sie sieht hin, weil sie nichts hat als Roswitha. Dienertreue ist schön, aber Elternliebe ist besser. Verzeihen Sie einem alten Manne, die es sich einmischen in Dinge, die jenseits seines ärztlichen Berufes liegen. Und doch auch wieder nicht, denn es ist schließlich auch der Arzt, der hier spricht und seiner Pflicht nach, verzeihen Sie dies Wort, Forderungen stellt. Ich habe so viel vom Leben gesehen, aber nichts mehr in diesem Sinne. Mit der Bitte, mich Ihrem Herrn Gemahl empfehlen zu wollen, in vorzüglicher Ergebenheit Dr. Rumschüttel. Frau von Briest hatte den Brief ihrem Manne vorgelesen. Beide saßen auf dem schattigen Steinfliesengang, den Gartensaal im Rücken, das Rondell mit der Sonnenuhr vor sich. Der um die Fenster sich rankende wilde Wein bewegte sich leise in dem Luftzug, der ging, und über dem Wasser standen ein paar Libellen im hellen Sonnenschein. Briest schwieg und trommelte mit dem Finger auf dem Teebrett. »Bitte trommle nicht, sprich lieber.« »Ach, Luise, was soll ich sagen? Dass ich trommle, sagt gerade genug. Du weißt seit Jahr und Tag, wie ich darüber denke. Damals, als Innstettens Brief kam, ein Blitz aus heiterem Himmel. Damals war ich deiner Meinung. Aber das ist nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Soll ich hier bis an mein Lebensende den Großinquisitor spielen? Ich kann dir sagen, ich habe es seit langem satt.« »Mache mir keine Vorwürfe, Briest. Ich liebe sie so wie du, vielleicht noch mehr. Jeder hat seine Art. Aber man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein und alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist und was die Menschen verurteilen und, vorläufig wenigstens, auch noch mit Recht verurteilen. Ach was, eins geht vor. Natürlich, eins geht vor, aber was ist das eine? Liebe der Eltern zu ihren Kindern, und wenn man gar bloß eines hat, dann ist es vorbei mit Katechismus und Moral und mit dem Anspruch der Gesellschaft. Ach, Luise, komme mir mit Katechismus, so viel du willst, aber komme mir nicht mit Gesellschaft. Es ist sehr schwer, sich ohne Gesellschaft zu behelfen. Ohne Kind auch. Und dann glaube mir, Luise, die Gesellschaft, wenn sie nur will, kann auch ein Auge zudrücken. Und ich stehe so zu der Sache. Kommen die Rathenauer, so ist es gut. Und kommen sie nicht, so ist es auch gut. Ich werde ganz einfach telegrafieren, Effi, komm. Bist du einverstanden? Sie stand auf und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Natürlich bin ich's. Du solltest mir nur keinen Vorwurf machen. Ein leichter Schritt ist es nicht. Und unser Leben wird von Stund an ein anderes. Ich kann's aushalten. Der Raps steht gut und im Herbst kann ich einen Hasen hetzen. Und der Rotwein schmeckt mir noch. Und wenn ich das Kind erst wieder im Hause habe, dann schmeckt er mir noch besser. Und nun will ich das Telegramm schicken. Effi war nun schon über ein halbes Jahr in Hohenkremmen. Sie bewohnte die beiden Zimmer im ersten Stock, die sie schon früher, wenn sie zu Besuch da war, bewohnt hatte. Das größere war für sie persönlich hergerichtet, nebenan schlief Roswitha. Was Rumschüttel von diesem Aufenthalt und all dem anderen Guten erwartet hatte, das hatte sich auch erfüllt, soweit sich's erfüllen konnte. Das Hüsteln ließ nach, der herbe Zug, der das so gütige Gesicht um ein Gutteil seines Liebreizes gebracht hatte, schwand wieder hin, und es kamen Tage, wo sie wieder lachen konnte. Von Kessin und allem, was da zurücklag, wurde wenig gesprochen, mit alleiniger Ausnahme von Frau von Padden und natürlich von Gieshübler, für den der alte Briest eine lebhafte Vorliebe hatte. Dieser Alonso, dieser Preziosa-Spanier, der ein Mirambo beherbergt und eine Trippelli großzieht, ja, das muss ein Genie sein, das lasse ich mir nicht ausreden. Und dann musste sich Effi bequemen, ihm den ganzen Gieshübler mit dem Hut in der Hand und seinen endlosen Artigkeitsverbeugungen vorzuspielen, was sie bei dem ihr eigenen Nachahmungstalent sehr gut konnte, trotzdem aber ungern tat, weil sie es allemal als ein Unrecht gegen den guten und lieben Menschen empfand. Von Innstetten und Anni war nie die Rede, wiewohl feststand, dass Anni Erbtochter sei und Hohenkremmen ihr zufallen würde. Ja, Effi lebte wieder auf, und die Mama, die nach Frauenart nicht ganz abgeneigt war, die ganze Sache, so schmerzlich sie blieb, als einen interessanten Fall anzusehen, wetteiferte mit ihrem Manne in Liebes- und Aufmerksamkeitsbezeugungen. »Solchen Winter haben wir lange nicht gehabt«, sagte Briest. Und dann erhob sich Effi von ihrem Platz und streichelte ihm das spärliche Haar aus der Stirn. Aber so schön das alles war, auf Effis Gesundheit hin angesehen, war es doch alles nur Schein. In Wahrheit ging die Krankheit weiter und zehrte still das Leben auf. Wenn Effi, die wieder, wie damals an ihrem Verlobungstag mit Innstetten, ein blau- und weiß gestreiftes Kittelkleid mit einem losen Gürtel trug, rasch und elastisch auf die Eltern zutrat, um ihnen einen guten Morgen zu bieten, so sahen sich diese freudig verwundert an. Freudig verwundert, aber doch auch wehmütig, weil ihnen nicht entgehen konnte, dass es nicht die helle Jugend, sondern eine Verklärtheit war, was der schlanken Erscheinung und den leuchtenden Augen diesen eigentümlichen Ausdruck gab. Alle, die schärfer zusahen, sahen dies, nur Effi selbst sah es nicht und lebte ganz dem Glücksgefühle, wieder an dieser für sie so freundlich friedreichen Stelle zu sein, in Versöhnung mit denen, die sie immer geliebt hatte und von denen sie immer geliebt worden war, auch in den Jahren ihres Elends und ihrer Verbannung. Sie beschäftigte sich mit allerlei Wirtschaftlichem und sorgte für Ausschmückung und kleine Verbesserungen im Haushalt. Ihr Sinn für das Schöne ließ sie darin immer das Richtige treffen. Lesen aber und vor allem die Beschäftigung mit den Künsten hatte sie ganz aufgegeben. »Ich habe davon so viel gehabt, dass ich froh bin, die Hände in den Schoß legen zu können.« Es erinnerte sie auch wohl zu sehr an ihre traurigen Tage. Sie bildete stattdessen die Kunst aus, still und entzückt auf die Natur zu blicken, und wenn das Laub von den Platanen fiel, wenn die Sonnenstrahlen auf dem Eis des kleinen Teiches blitzten oder die ersten Krokus aus dem noch halb winterlichen Rondell aufblühten, das tat ihr wohl, und auf all das konnte sie stundenlang blicken und dabei vergessen, was ihr das Leben versagt, oder richtiger wohl, um was sie sich selbst gebracht hatte. Besuch blieb nicht ganz aus, nicht alle stellten sich gegen sie, ihren Hauptverkehr aber hatte sie doch in Schulhaus und Pfarre. Dass im Schulhaus die Töchter ausgeflogen waren, schadete nicht viel, es würde nicht mehr so recht gegangen sein. Aber zu Jahnke selbst, der nicht bloß ganz Schwedisch-Pommern, sondern auch die Kessiner Gegend als skandinavisches Vorland ansah und beständig darauf bezügliche Fragen stellte, zu diesem alten Freunde stand sie besser denn je. »Ja, Jahnke, wir hatten ein Dampfschiff, und wie ich Ihnen, glaube ich, schon einmal schrieb oder vielleicht auch schon mal erzählt habe, beinahe wäre ich wirklich rüber nach Visby gekommen. Denken Sie sich, beinahe nach Visby. Es ist komisch, aber ich kann eigentlich von vielem in meinem Leben sagen, beinahe.« »Schade, schade«, sagte Jahnke. »Ja, freilich schade, aber auf Rügen bin ich wirklich umhergefahren. Und das wäre sowas für Sie gewesen, Jahnke. Denken Sie sich, Arkona mit einem großen Wendenlagerplatz, der noch sichtbar sein soll. Denn ich bin nicht hingekommen, aber nicht allzu weit davon ist der Herthasee mit weißen und gelben Mummeln. Ich habe da viel an Ihre Hertha denken müssen.« »Nun ja, ja, Hertha, aber Sie wollten von dem Herthasee sprechen.« »Ja, das wollte ich. Und denken Sie sich, Jahnke, dicht an dem See standen zwei große Opfersteine, blank und noch die Rinnen drin, in denen vor dem das Blut ablief. Ich habe von der Zeit an einen Widerwillen gegen die Wenden.« »Ach, gnädige Frau, verzeihen, aber das waren ja gar keine Wenden. Das mit den Opfersteinen und mit dem Herthasee, das war ja schon viel, viel früher, ganz vor Christum Natum, reine Germanen, von denen wir alle abstammen. Versteht sich, dachte Effi, von denen wir alle abstammen, die Jahnkes gewiss und vielleicht auch die Briests. Und dann ließ sie Rügen und den Herthasee fallen und fragte nach seinen Enkeln und welche ihm lieber wären, die von Bertha oder die von Hertha. Ja, Effi stand gut zu Jahnke. Aber trotz seiner intimen Stellung zu Herthasee, Skandinavien und Visby war er doch nur ein einfacher Mann, und so konnte es nicht ausbleiben, dass der vereinsamten jungen Frau die Plaudereien mit Niemeyer um vieles lieber waren. Im Herbst, solange sich im Parke promenieren ließ, hatten sie dann auch die Hülle und Fülle davon. Mit dem Eintreten des Winters aber kam eine mehrmonatige Unterbrechung, weil sie das Predigerhaus selbst nicht gern betrat. Frau Pastor Niemeyer war immer eine sehr unangenehme Frau gewesen und schlug jetzt vollends hohe Töne an, trotzdem sie nach Ansicht der Gemeinde selber nicht ganz einwandfrei war. Das ging so den ganzen Winter durch, sehr zu Effis Leidwesen. Als dann aber Anfang April die Sträucher einen grünen Rand zeigten und die Parkwege rasch abtrockneten, da wurden auch die Spaziergänge wieder aufgenommen. Einmal gingen sie auch wieder so. Von fern her hörte man den Kuckuck und Effi zählte, wie viele Male er rief. Sie hatte sich an Niemeyers Arm gehängt und sagte, »Ja, da ruft der Kuckuck. Ich mag ihn nicht befragen. Sagen Sie, Freund, was halten Sie vom Leben?« »Ach, liebe Effi, mit solchen Doktorfragen darfst du mir nicht kommen. Da musst du dich an einen Philosophen wenden oder ein Ausschreiben an eine Fakultät machen. Was ich vom Leben halte? Viel und wenig. Mitunter ist es recht viel und mitunter ist es recht wenig.« »Das ist recht, Freund, das gefällt mir. Mehr brauche ich nicht zu wissen.« Und als sie das so sagte, waren sie bis an die Schaukel gekommen. Sie sprang hinauf mit einer Behendigkeit wie in ihren jüngsten Mädchentagen. Und ehe sich noch der Alte, der ihr zusah, von seinem halben Schreck erholen konnte, huckte sie schon zwischen den zwei Stricken nieder und setzte das Schaukelbrett durch ein geschicktes Auf- und Niederschnellen ihres Körpers in Bewegung. Ein paar Sekunden noch und sie flog durch die Luft. Und bloß mit einer Hand sich haltend, riss sie mit der anderen ein kleines Seidentuch von Brust und Hals und schwenkte es wie in Glück und Übermut. Dann ließ sie die Schaukel wieder langsam gehen und sprang herab und nahm wieder Niemeyers Arm. »Effi, du bist doch noch immer, wie du früher warst.« »Nein, ich wollte, es wäre so, aber es liegt ganz zurück, und ich habe es nur noch einmal versuchen wollen. Ach, wie schön es war und wie mir die Luft wohltat. Mir war, als flöge ich in den Himmel. Ob ich wohl hineinkomme? Sagen Sie mir's, Freund, Sie müssen es wissen. Bitte, bitte.« Niemeyer nahm ihren Kopf in seine zwei alten Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte, »Ja, Effi, du wirst.« Ende von Kapitel 34.